Zusammen auf die Polizei, damit ich, wenn sie kommen, ein Blutbad anrichten kann. Ja, beweg dich einen Meter, du siehst dann nur noch die Gun. So what, sag mal, was juckt es mich? So what, denn ich gebe kein Fick. So what, ist mir scheißegal. Ich bin ignorant und hab keine Wahl. Sippe Cola Light an meinem Arsch kleben die Cops. Schwerer Drogendealer ist für mich ein Nebenjob. Ich schlag dir eine Flasche an den Kopf. Steige ein und gebe mit dem Taxi danach Stoff. Mr. Kamikaze, da wo die Zeit immer knapp ist. Lebe keine Ruhe, selbst wenn ich bei denen im Knast sitz. Rapper hören sich an, als rappen sie in eine Cola-Dose. Ich hoffe, ihr gehört mal zu der Zahl der Drogentode. So what, sag mal, was juckt es mich? So what, denn ich gebe kein Fick. Gangster Kamikaze, pass auf deiner Straße. Sonst wirst du von mir und meiner Gang lebendig begraben. So what, ist mir scheißegal. Ich bin ignorant und hab keine.